Vermählungen und Verrat. Am 3. Juni 1944 heiratete Eva Brauns Schwester Gretel den SS-Gruppenführer Hermann Fegelein. Gefeiert wurde auf dem Obersalzberg. Fegelein war seit Jahresanfang Verbindungsoffizier der Waffen-SS bei Hitler und hatte sich, wie man hörte, an der Front sehr ordentlich geschlagen. Vor allem aber war Fegelein ein männlich verwegen daherkommender, angeberischer Lackaffe, auf den die Frauen reihenweise hereinfielen. Eva, selbst nicht ohne spürbare Sympathie für den Herzensbrecher, verkuppelte ihn mit ihrer jüngeren Schwester Gretel. In der Nacht vom 5. auf den 6. Juni begann die Invasion in der Normandie. Hitler wurde erst am Mittag des 6. Juni über die Landung der Alliierten informiert. Er glaubte noch lange, dagegen halten zu können. Als sich aber rasch abzeichnete, dass die Küstenabschnitte nicht wieder freigekämpft werden konnten, war Hitler felsenfest davon überzeugt, dass die ganze Operation mit Verrat zusammenhing. In dieser Meinung sah er sich bestätigt, als uns einige Wochen später Fotos über Schweden zugespielt wurden, auf denen zu sehen war, wie ein deutscher Oberst, der eine Festungsbunkeranlage der Abwehr an der Invasionsküste befehligte, mit einem Glas Sekt mit zwei englischen Offizieren anstieß. Ganz offensichtlich, ohne einen einzigen Schuss abgegeben zu haben. Verdammt! Wieso hatte der kampflos aufgegeben? Die hatten dort Geschütze, die hätten bis Plymouth schießen können, wie man bei uns so sagte. Nichts, aber auch gar nichts hatte geklappt auf deutscher Seite im Zusammenhang mit der Invasion. Es gab also nur eine Erklärung: Verrat und Sabotage. Hitler vermutete Entsprechendes hinter fast jeder gescheiterten Aktion. Tatsächlich ließen die bei uns zusammenlaufenden Informationen erkennen, dass dergleichen immer öfter im Spiel war. So bekamen wir jetzt auch häufiger Meldungen darüber, dass Teile der Rüstungsproduktion absichtlich beschädigt wurden. Mit dem Wehrmachtsführungsstab gab es ständig Auseinandersetzungen, und Hitler nahm sogar Keitel und Jodl nicht von seinen Mutmaßungen über Manipulationen aus. Ich kannte mittlerweile viele Gesichter Hitlers, doch mir gegenüber blieb er gleichbleibend freundlich. Mit der immer schwieriger werdenden Kriegslage glaubte allerdings auch ich nicht mehr an den Endsieg. Unter dem Eindruck dieser von Misstrauen geprägten Stimmung hielt Hitler am 22. Juni 1944 eine Rede auf dem Platterhof vor 280 hohen Offizieren und Generälen. Es war sehr bewegend. Hitler beschwor den Zusammenhalt und die Loyalität der deutschen Offiziere. Wenn sie ihn im Stich ließen, nicht mehr an den Sieg glaubten, sich nicht mehr voll einsetzten, dann sei Deutschland verloren. Sieg oder Niederlage, das läge doch in ihrer, nicht in seiner Hand. Wenn sie die Sache verloren gäben, wie solle er allein da noch das Ruder herumreißen? Hitler war mehrfach den Tränen nahe. Die Rede bewegte mich sehr. Hitler hat mir regelrecht leid getan. Am Abend dieses Junitages sah ich den beliebten Generaloberst Eduard Dietl auf dem Berghof, der Hitler über die aktuelle Lage in Norwegen und Finnland unterrichtete. Am darauffolgenden Tag ging bei mir die Meldung ein, dass Dietl mit seinem Flugzeug am Semmering nahe bei Wien verunglückt sei und alle Insassen den Tod gefunden hätten. Ich war sehr bestürzt. Hitler wollte wegen der Lage an der Ostfront zurück nach Rastenburg, verschob die Abreise aber immer wieder, da sich irgendwelche Umbauarbeiten an seiner Baracke in der Wolfschanze hinzogen. So waren wir am 7. Juli 1944 immer noch in Berchtesgaden und Hitler ließ sich auf Schloss Klessheim neue Uniformen vorführen. Erst viel später erfuhr ich, dass Generalmajor Helmut Stief an diesem Tag ein Attentat auf Hitler geplant hatte. Es sollten Hitlers letzte Tage auf dem Berghof folgen. Nur wenige Tage nach meiner Abreise hatte auch Hitler am 14. Juli 1944 den Berghof verlassen.